Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 33. Die Abfahrt der Medo-Hittiten. Erster Teil. Und siehe, als die noch übrigen 50 Tage verflossen waren, da berief Meduet, von mir angeregt, die alle zusammen und sprach eine gewaltige Rede an sie, welche also lautete: Ihr Männer, Freunde und Brüder, mit allen euren Weibern, Kindern, Knechten und Mägden, die nun ebenfalls nach dem Willen von oben unsere lieben Brüder und Schwestern sind, kommet alle her zu mir und stellet euch nach der bekannten Ordnung um den kleinen Hügel, damit ihr wohl vernehmen möget den mir neu geoffenbarten Willen des Allerhöchsten Gottes. Denn so will es der Herr, dass ihr all die Werkzeuge sammeln sollt und sollt davon legen in einen jeden Kasten aufs Stroh, das euch bisher zum Lager gedient hat, von jeglichem eine gleiche Anzahl. Und habt ihr das getan und die gut belaubten Zweige in den Ecken mit den noch übrigen Nägeln befestigt, dann erst bringet dahin die gesammelten Früchte auf die sparsame Dauer von 30 Tagen und leget dieselben behutsam in die Ecken unter die Zweige aufs Laub von Feigen. Die Kamele und Esel lasset hier zurück, den Lamechiten zum Zeichen, dass wir hier waren, und auch zum Zeichen, dass wir ihnen das Tierische zurückließen und nur das Menschliche und somit auch Göttliche gerettet haben. Um die Werkzeuge aber leget einen Fuß hoch kleine Zweige und bedecket sie mit euren Decken und Strohmänteln, und die Tierfelle aber werfet über die Werkzeuge. Und ist dies alles genau nach dieser göttlichen Anordnung durch mich geschehen, dann kommt her noch einmal zu mir auf zum Hügel, damit ich euch allen nach dem Willen von oben noch weitere Verhaltensregeln gebe, dann werden wir Gott gemeinschaftlich danken und ihn hochpreisen für seine unermessliche und unbegrenzte Güte und Barmherzigkeit. Nun geht und tut eilends, was euch geraten wurde durch mich von oben. Amen. Und siehe, da verneigten sich alle gegen Meduet, dankten Gott für diese Lehre in ihren Herzen und gingen sehr willig und schnell ans gebotene Werk. Und in 7 Tagen nach eurer Rechnung war alles in der größten Ordnung. Und da sie nun alles auf die gebotene Art vollendet hatten, da kamen sie wieder nach dem frommen Verlangen Meduets allesamt zum Hügel und dankten mir daselbst in seinem Angesichte für die so schnell und glücklich vollbrachte Arbeit. Und als nun Meduet gesehen hatte ihre vollbrachte Arbeit und sah, dass sie alle nun wieder wie vorher um den Hügel versammelt waren, voll frohen und frommen Herzens, da fing nun Meduet wieder an, eine Rede zu richten, sagend: Männer, Freunde und Brüder, Weiber und Schwestern, höret! So will es der Herr, unser großer allmächtiger Gott, dass ihr zu je 120 in einem Kasten Platz nehmen sollet, und zwar 40 männlich und 80 weiblich. Und es sollen die Kinder sitzen und liegen über den Häuten auf den Werkzeugen, die Weiber aber sollen sitzen auf den Zweigen und Decken und Mänteln. Ihr Männer aber sollet stehen um die Weiber und eure Gesichter wenden nach dem Zuge der Kästen und nach dem des Windes und sollet des Tages nur einmal essen, und zwar um die Mitte des Tages. Eure Not aber sollet ihr wie die Weiber und Kinder am hinteren Teile des Kastens ins Wasser verrichten. Doch soll dabei einer den anderen halten, damit niemand ins Wasser falle. Die Männer sollen aber die Zeiten durch nicht schlafen, noch sitzen, noch weniger sich niederlegen, denn der Herr wird eure Glieder stark und eure Augen wach halten und wach erhalten die Zeiten durch, die wir über den Flut der großen Gewässer nach seinem heiligen Willen zubringen werden. Die Weiber und Kinder sollen nicht selbst nach den Früchten greifen, sondern sollen sich die Kost von den Männern und Vätern demütig erbitten, damit wir ein Volk werden nach dem Willen und der ewigen, allmächtigen Ordnung Gottes, würdig seines Wohlgefallens und unendlich seiner unendlichen Liebe und Gnade, da wir auch nicht ein Haar auf unserem Haupte berühren wollen und werden ohne seinen heiligen Willen. Und so wir uns im Namen des Herrn alle werden in den Kasten befinden, dann soll sich der Älteste in einem jeden Kasten auf ein vom Himmel durch einen starken Blitz gegebenes Zeichen bereithalten, mit einem scharfen Messer den Strick allsogleich abzuschneiden. Alsdann wird ein Wind kommen und die Kasten hinaustreiben auf die hohen Fluten, und zwar schon im Angesichte des Tartarhaars mit seinen mörderischen Rotten, welche in dem Augenblicke, während wir schon bei 1000 Mannslängen vom Ufer werden entfernt sein, ans Ufer gelangen werden. Dann werdet ihr sie sehen, Steine ins Wasser schleudern. Uns aber wird keiner je mehr erreichen, denn die rechte Hand Gottes wird uns schnell führen aus ihrem Hyänenangesichte und wird uns leiten hin in ein großes, fernes Land, welches 30 Tage und 30 Nächte von allen festen Landen entfernt ist und sich fast in der Mitte des großen Gewässers befindet und Iophon heißt, in Klammern, das ist ein sicherer Garten, Klammer zu. Und dieses Land wird uns bleiben, solange die Welt stehen wird, nach dem Willen von oben. Daran aber werdet ihr es erkennen, dass wir schon in weiter Ferne daselbst einen hohen brennenden Berg in vollen Flammen der Liebe Gottes werden erblicken. Da wird sein nur ein einziger Zugang. Und selbst der noch wird sich zwischen zwei solchen brennenden, hohen Bergen groß landeinwärts ziehen. An den Wasserseiten aber wird es sein, umflossen beständig von den höchsten Sturmfluten. Und dazu wird es noch umgeben sein von den höchsten Bergen, in denen weder Tiger, Hyänen, Löwen, Bären noch Wölfe und Schlangen wohnen, sondern sie werden vielmehr gleichen einer bis in den Himmel emporreichenden Mauer, welche wohl von niemanden leichtlich wird erstiegen werden können. Im Inneren des Landes aber werden große, unübersehbare Ebenen voll von den herrlichsten und süßesten Früchten sein und so auch von schönen, brauchbaren, zahmen Tieren, welche uns ihre Milch zur gesunden Kost geben werden. Und die Erde wird schmecken wie Honig und Milch und wird sein ohne Sand und Gestein und zu essen sein wie ein gutes Brot. Und hört, so spricht der Herr, auf der ganzen Erde gibt es nirgends ein Land mehr, das diesem gliche an Vortrefflichkeit. Da ist es weder je zu warm noch zu kalt, sondern es herrscht dort ein ewiger Frühling. So werden dort die Menschen, die nach dem Willen Gottes leben werden, nie älter, und ihr Sterben wird ein sanfter Schlaf sein. Dann aber werden unsichtbare Wesen kommen, einen solchen Menschen heimlich wieder lebend machen und ihn emportragen zu Gott. Da wird nicht zurückbleiben, auch nur ein Stäubchen, das sich an die Füße eines solchen Wiederbelebten geklebt hatte. Wer aber überhören wird, je den Willen Gottes in seinem Herzen, der wird auch streben, aber ewig am Leibe nimmer auferstehen. Und da werden kommen Würmer der Erde über sein Fleisch und werden es aufzehren, samt Haaren, Haut und Knochen. Seine Seele und Geist aber werden dann wieder zur Unterlage der Berge, Jahrtausende als gefestete Körper dienen müssen, im finsteren Bewusstsein ihres Elends und ihrer totalen Nichtigkeit, bis sie endlich wieder nach dem gnädigen Willen von oben irgendein Tier aufnehmen wird, von wo sie dann von Stufe zu Stufe sich durch die ganze Tierwelt werden elend, stumm und sprachlos durcharbeiten müssen, um endlich wieder einmal zur Würde des Menschen gelangen zu können. Dies merket euch wohl, denn da werdet ihr dann viele tausend Male sterben müssen, ehe ihr wieder zum Leben aus der Liebe und Gnade Gottes gelangen werdet. Bedenket, was der Herr euch hier sagen lässt. Eure Weiber aber sollet ihr in der Zukunft nie eher als erst in eurem 40. Jahre beschlafen und dann aber ja nicht öfter, als es unter dem Segen Gottes nötig ist, zu zeugen einen Menschen. Und mehr als höchstens 2 bis 3 Weiber soll keiner haben, denn alles, was darüber ist, würde euch zur großen Sünde von Gott angerechnet werden und euer Leben auf der Erde zur kurzen, mühseligen Dauer machen, eure Liebe zu Gott schwächen und euch somit endlich alle Weisheit rauben, welche nur eine freiwillige Zugabe Gottes ist an jene, die seine Gebote halten, genau. Und endlich, so wie hier, so sollt ihr auch dort nichts als euer Eigentum betrachten, sondern als ein Eigentum Gottes. Und wer da behaupten würde und sagen, dieser Grashalm gehört mir, der wird mit der Blindheit von Gott augenblicklich bestraft werden, damit er sich in Zukunft nie mehr wird können, eine Frucht von der Erde klauben, sondern wird müssen Zeit seines Lebens von der Liebe Gottes und seiner Brüder zu leben lernen. Die Sünder sollen nichts essen, denn das Gras der Erde und der mageren Bäume bitteres Laub wie das Tier, zu dem sie sich durch die Sünde herabgewürdigt haben und bis sie nicht für ihre Sünde werden genug getan haben, sollen sie nichts anderes zu essen sich wagen, wenn sie das Leben erhalten wollen. Namentlich aber geht das Unzüchtler an und vorzüglich aber jene jungen Weiber, die sich aus Wollust öfter würden beschlafen lassen, denn einer solchen Leib wird der Herr mit einer Pest erfüllen. Und da soll sie hinausgestoßen werden an die äußersten Grenzen des großen Landes, da nichts als Gras und Blätter wachsen. Schließlich sagt der Herr, unser großer allmächtiger Gott, dass ihr euch untereinander lieben sollet, und keiner soll je ein Richter des anderen werden, sondern da soll der Schwächere zum Starken gehen, damit dieser ihm unter die Arme greife und ihm helfe, zu wandeln über das Land, und der Weiseste aber soll allen dienen und ein Ratgeber sein seinen Brüdern. Die Fortsetzung folgt.